Soundcheck. Willkommen zum Soundcheck. Es geht um Ambient Music in der heutigen Sendung zwischen Wellenrauschen und Sphärengesängen sozusagen. Am Mikrofon ist Thomas Elbern. Das ist ein Titel von Brian Eno, der 1978 den Begriff Ambient Music aufgebracht hat. Eine Art Musak für Feingeister sollte es werden. Musak ist ja so eine Art Musik, eine Art Fahrstuhlmusik, die in erster Linie auch in Supermärkten zu hören ist und auch war früher und in erster Linie zum Kaufen anregen sollte. Ganz anders Ambient Music. Man muss Ambient Music ignorieren können, man muss aber auch zuhören können, so Brian Eno. Eine Art wohliges Geräusch, das sich perfekt mit seiner Umgebung arrangiert. Und und dem Menschen, der sich dort aufhält, ein wohliges Gefühl vermittelt. Es soll nicht wie beim Musak zum Kaufen anregen, sondern eher zur perfekten Harmonie zwischen Mensch und Umgebung. Jahre später haben die englischen Soundtüftler The Orb diesen Ansatz wiederentdeckt und eine wahre Lawine an Nachahmern losgetreten. Relax, all right. Pretty good, man. Geräusche, Synthi-Sounds, alles ist erlaubt. Das Mischpult wird mehr oder weniger als Instrument auf der Bühne benutzt. So geschehen bei The Orb, die wir gerade hörten mit dem Stück Plateau von ihrer Live-CD, auf der sie, wie gesagt, ein Studio auf die Bühne gebaut haben, wo also kein Star vorne steht, sondern eine Art Weltraum-DJ, der die Musik von morgen spielt und heute damit gefällt. Nur tanzbar sollte sie sein. We'll be right back. Da kommt wohlige Stimmung auf. Das war Solar Quest mit dem Stück Rettet den Wal sozusagen, Save the Whale, die so ein bisschen Ambient fürs Wohnzimmer produziert haben, so nach dem Motto, wenn man schon keine Techno-Musik hören mag, dann kann man sich diese Musik im Wohnzimmer anhören, sich zurücklehnen, zuhören. Man kann aber auch irgendwie weghören, man kann sich unterhalten. Auf jeden Fall sorgt diese Musik für wohlige Stimmung. Der nächste Titel macht da auch keine Ausnahme, so eine Art esoterischer Gleichklang. Auch, wie gesagt, beim nächsten Stück eine Art Wassertankmusik mit Gesang. Thank you. da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Ay, no. Ay, sí. Ay, no. Ay, sí. Ay, no. Ay, sí. Ay. Das war von dem Sampler California Dreaming die Formation Tranquility Base. Andere Ansätze bei The Future Sound of London, sie sind Klangtüftler, die etwas weiter gehen als nur angenehme Sounds zu produzieren. Sie haben ihr Sound, ja, kann man so bezeichnen, als eine Art Internet-Selbsterfahrung. Neue technische Möglichkeiten werden als eine Art Lupe für das Unnennbare benutzt. Das war The Future Sound of London mit dem Stück Vertical Pick. Dann im Anschluss dann The FX Twin mit dem Stück Wax the Nib. FX Twin ist einer der innovativsten Klangforscher zur Zeit. Elektronische Musik, in der das Nebengeräusch durchaus Konzept ist. Ähnliche Ansätze, die Kölner Formation Air Liquid. Unbestimmbare Rhythmen, sinnlose Sequenzen, kein Refrain und Melodieschema, das einen einfängt, sondern Ambient Music gepaart mit Aspekten des Techno. Any problems. They would have done so a long time ago. But there have been a few cases where some cattle and some people have even suffered because of so-called negative saucers. Negative saucers. Negative saucers. Negative saucers. Negative saucers. Negative saucers. Negative saucers. Negative saucers. Negative saucers. Negative saucers. Negative saucers. Negative saucers. Negative saucers. Negative saucers. Negative saucers. Negative saucers. Negative saucers. Negative saucers. Negative saucers. Negative saucers. Negative saucers. Negative saucers. Negative saucers. Negative saucers. Negative saucers. Negative saucers. Negative saucers. Negative saucers. Negative saucers. Negative saucers. Negative saucers. Thank you. Das war zuerst einmal Negative Sense von der Kölner Formation Air Liquid. Ich bleib direkt mal in Köln, nämlich die Formation, die im Anschluss kam, war Mouse on Mars, auch hier in Köln ansässig mit dem Stück Kompott von ihrer CD Iora Tahiti. Brian Eno, auf den wir im Laufe dieser Sendung auf jeden Fall noch kommen werden, ist großer und erklärter Fan dieser Formation, die so alles Mögliche zusammenmischen und daraus eine ganz, ganz eigene Klangsuppe machen. Bis zu den Nachrichten jetzt noch eine Formation aus England, die mehr oder weniger versuchen, mit verzerrten Gitarren, die sie dann bis ins Unkenntliche verfremden, so eine Art neuzeitliche Ambient-Musik herzustellen. Die Rede ist von Seafield, bis zu den Nachrichten Extract, und danach hören wir uns eine weitere Stunde mit Ambient-Klängen.